Bei den deutschen Arbeitnehmern ist die Vorstellung, dass sie länger arbeiten müssen, ohne mehr Lohn dafür zu bekommen, nicht sehr beliebt. Die deutschen Arbeitnehmer können sich im Allgemeinen über mangelnde Freizeit, ihre Wochenarbeitszeit, ihre Urlaubs- und Feiertage nicht beklagen. Der SPD-Politiker Rainer Wendt hat kürzlich dazu gesagt, die Welt geht nicht unter, wenn wir eine Stunde in der Woche länger arbeiten. Man könnte aber auch einen Feiertag streichen als Alternative zur Verlängerung der Wochenarbeitszeit. Auch das wäre eine denkbare Lösung, zum Beispiel den Pfingstmontag. Das wäre dann sozusagen die Streichung eines Feiertages für einen guten Zweck. Dass die Arbeitszeitverlängerung, egal auf welche Weise das nun geschieht, das Wirtschaftswachstum fördert, beweist das Jahr 2004. In diesem Jahr fielen 4 Feertage auf einen Sonntag und 2 weitere Feiertage auf einen Samstag. Dadurch steigt natürlich die Zahl der Arbeitstage und es entsteht ein überraschender Effekt. Wirtschaftsexperten haben errechnet, dass die 1,7% Wachstum, die man für 2004 erwartet hat, diesen zusätzlichen Arbeitstagen zu verdanken sind. Das klingt alles sehr vernünftig. Warum streichen wir dann nicht einfach einen Feiertag? Nun, bei den Kirchen stößt die Arbeitszeitdebatte auf Widerstände. Viele Kirchenvertreter sehen in unserer hektischen Arbeitswelt die Feiertage als Notwendigkeit für die Menschen, sich auszuruhen und zu besinnen. Die Gewerkschaften, das hatte ich anfangs schon erwähnt, sind ja auch dagegen. Was sind eigentlich die Hauptkritikpunkte der Gewerkschaften? Die Gewerkschaften kämpfen in Deutschland noch immer um die 35-Stunden-Woche. Ihre Idee ist es, die vorhandene Arbeit auf viele Menschen zu verteilen, um so die hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Allerdings, und das muss man hier dazu sagen, fordern die Gewerkschaften die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Also nicht Arbeitszeitverkürzung mit weniger Lohn. Und das ist in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation von den meisten Betrieben nicht zu finanzieren. Ich halte es für wichtig, dass die Gewerkschaften lernen, sich mit flexibleren Arbeitszeitmodellen auseinanderzusetzen. Das fordert nun mal die moderne Wirtschaft. Ich will Ihnen gerne ein Beispiel nennen. Die Telekom hatte vorgeschlagen, rund 100.000 Beschäftigte nur noch 34 statt 38 Stunden in der Woche arbeiten zu lassen. Bei weniger Lohn natürlich. Um so im nächsten Jahr keine Stellen abbauen zu müssen. Das haben die Gewerkschaften als indiskutabel abgelehnt. Herr Dr. Müller, ich danke Ihnen für das Gespräch.